Alpenglühen. Ein Podcast von Scientist for Future Österreich. Herzlich willkommen. Zu einer neuen Folge von Alpenglühen begrüßt euch Martin Auer. Im Rahmen unserer Serie zum APCC Special Report Strukturen für ein klimafreundliches Leben spreche ich heute mit Professor Andreas Novi. Sein Fach ist die soziale Ökonomie und er leitet das Institut für Multilevel Governance and Development an der Wirtschaftsuniversität Wien. Wir sprechen über Postwachstum und politische Ökonomik des Wachstumszwangs. Es ist ja offensichtlich, dass die Menschheit in ihrer Gesamtheit an die Grenzen des Planeten stößt. Seit den 1960er Jahren verbrauchen wir in einem Jahr mehr Ressourcen, als der Planet wiederherstellen kann. Heuer liegt der Welterschöpfungstag schon Ende Juli. Länder wie Österreich verbrauchen ihren gerechten Anteil schon viel früher. Heuer war das bei uns der 6. April. Seither leben wir auf Kosten der Zukunft. Und das liegt nicht nur daran, dass die Zahl der Menschen auf dem Planeten zunimmt. Auch jeder einzelne Mensch verbraucht immer mehr. Im Durchschnitt hat sich das Pro-Kopf-Einkommen seit den 1950er Jahren vervierfacht. Verteilt ist dieser Wohlstand sehr ungleich, sowohl zwischen den Ländern als auch innerhalb der Länder. Aber gesamt gesehen sind wir an einem Punkt, wo jede vernünftige Hausfrau und jeder vernünftige Hausmann sagen müsste, jetzt ist es genug, mehr geht nicht. Aber jede Finanzministerin und jeder Unternehmensmanager bekommt tiefe Sorgenfalten, wenn das Wirtschaftswachstum nachlässt. Was ist es? Was treibt dieses Wachstum so gnadenlos an? Warum können wir nicht einfach sagen, es ist genug für alle da, es muss nur anders verteilt werden, dann reicht es schon. Im Bericht steht, das aktuell zu beobachtende Überschreiten planetarer Grenzen, zum Beispiel beim Klimawandel, hängt eng mit der kapitalistischen Produktions- und Lebensweise zusammen. Also ist meine erste Frage, was ist diese kapitalistische Produktionsweise? Was charakterisiert sie? Wodurch unterscheidet sie sich von anderen? Bis ins 17., 18. Jahrhundert war Wirtschaften weltweit mehr oder weniger stabil und in Kreisläufen organisiert. Es gab kein oder fast kein Wachstum an Güterproduktion, an Bevölkerung. Und das ändert sich mit der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Das macht die kapitalistische Wirtschaftsweise so einzigartig, dass es durch technische Veränderungen, Dampfmaschine, Düngemittel, aber auch durch organisatorische Veränderungen, allen voran die Arbeitsteilung, ja, und die damit entstehende und Verbreiterung von Marktwirtschaften, dass das einen Produktivitätsschub und einen Wachstumsschub auslöst, der einzigartig ist und sich über zwei Jahrhunderte hin fortsetzt und dazu geführt hat, dass nicht nur das Volkseinkommen sich vervielfacht hat, Menschen heute viel reicher sind, sondern es gibt auch viel mehr Menschen, ja, die heute leben, die viel länger leben, die viel gesünder leben, die gebildeter sind. Das heißt, die moderne Gesellschaft, nicht nur im globalen Norden, ist nicht zu vergleichen mit Gesellschaften vor 300 Jahren. Das hängt an dieser kapitalistischen Wirtschaftsweise, an der Art, wie produziert und gelebt wird. Ja. Und wie schon die Schilderung gezeigt hat, sind da eine Reihe von positiven Aspekten damit für uns alle verbunden. Und gleichzeitig, und das hat die Naturwissenschaft und die Erdwissenschaftler eben festgestellt, seit dem 20. Jahrhundert, insbesondere der Mitte des 20. Jahrhunderts, gibt es so etwas wie eine große Beschleunigung. Das heißt, ein massiver, exponentielles Wachstum von sozioökonomischen und naturwissenschaftlichen Indikatoren, BIP, eben bis zu CO2-Ausstoß. Und dass dieses biophysische Wachstum, der exzessive Ressourcenverbrauch, der exzessive Zugriff auf Natur, beginnt, die Lebensgrundlagen für menschliches und insbesondere auch nicht menschliches Leben zu untergraben. Mhm. Und das Wachstum, die destruktiven Elemente des Wachstums beginnen stärker wahrgenommen zu werden, bis hin dazu, dass es sich mittlerweile die Überzeugung auch innerhalb der Klimaforschung durchsetzt, dass diese Wirtschaftsweise eine der Hauptursachen der Klimakatastrophe ist, ja, und dass eine Klimakatastrophe nur vermeidbar ist, wenn es uns auch gelingt, diese Wirtschaftsweise im 21. Jahrhundert zu transformieren, dass wir es anders produzieren. Aber von wem geht jetzt dieser Wachstumszwang aus? Ist das, weil die Konsumentinnen immer mehr wollen, oder ist das die Wirtschaftspolitik, oder geht es von den einzelnen Unternehmen aus, oder hängt es mit der Konkurrenz zwischen den Unternehmen zusammen? Es ist eine Struktur, die hier entstanden ist, die durch die Schaffung von Märkten Konkurrenzbeziehungen etabliert hat. Und Konkurrenzbeziehungen sind Anreiz, sich zu verbessern, Marktanteile zu gewinnen, technologischen Fortschritt voranzutreiben, um gegenüber den Konkurrenten zu bestehen. Und im Kapitalismus gilt das Leitprinzip Stillstand ist Untergang, weswegen es eben Akteure dazu verurteilt, in Wachstum zu denken, weil nur wenn sie sich verbessern, wachsen, Marktanteile gewinnen, können sie sich behaupten. Daher erfordert eine Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise, dass wir Strukturen ändern. Ja? Es ist enden wollen sinnvoll zu appellieren an Einzelne. Es werden sich Konzerne, die börsennotiert sind, von Appellen nicht abhalten lassen. Das heißt, es gelte, diese Logik zu durchbrechen. Das erfordert eine Wirtschaftsweise, in der nicht die Gewinnorientierung das zentrale Leitmotiv ist. Das soll es weitergeben, ja, aber die wesentlichen und grundlegenden Entscheidungen sollten sich daran orientieren, was es für ein gutes Leben braucht. Mhm. Das würde aber auf jeden Fall sehr starke Regulierungen erfordern, von staatlichen oder überstaatlichen Ebenen wie der EU. Aber würde es auch eine Verlagerung erfordern von privatwirtschaftlichen Unternehmen eher zu kommunalen Unternehmen oder staatlichen Unternehmen? Wenn wir sagen, so ein privatwirtschaftliches Unternehmen kann sich ja gar nicht leisten, nicht zu wachsen, was ist dann die Alternative? Also die Diskussion über Kapitalismus und Alternativen zu Kapitalismus ist natürlich sehr alt, und die stärkste und bekannteste Alternative ist der Sozialismus. Und die bekannteste Alternative zur Marktwirtschaft ist die zentrale Planwirtschaft. Die war aber auch nicht so zufriedenstellend. Genau, was an diesen Debatten sehr unbefriedigend ist, ist, dass hier immer in so Dualismen gedacht wurde. Ja, also sagen, und dann noch ganz schlecht, dass das Gegenteil von etwas, das man nicht mag, dann das Richtige ist. Die Ansätze, die ich deutlich erfolgsversprechender halte, sind immer gemischtwirtschaftliche Ansätze. Ich glaube, dass eine postkapitalistische Wirtschaft eine Wirtschaft ist, die gemischtwirtschaftlich ist, dass die verschiedenen Wirtschaftsbereiche akzeptiert, dass sie nach unterschiedlichen Logiken funktionieren. Ja, und da gibt es eben bestimmte Bereiche, die sehr gut als Marktwirtschaft organisierbar sind. Ja, also zum Beispiel Restaurants. Ist es auch sehr sinnvoll, dass die Leute wählen können, ob sie Pizza oder Schnitzel oder was auch immer essen, und dass sich bessere gegen schlechtere Köche durchsetzen, alles das. Da spricht sehr vieles dafür, ja, das auf diese Art und Weise zu tun. Und dann gibt es andere Bereiche, wie in Bildung und Gesundheit, wo die Bereitstellung ziemlich sicher durch die öffentliche Hand besser ist. Ja. Und dann gibt es überhaupt noch Bereiche, wo man schauen kann, ob man Bedürfnisse nicht ohne Konsum befriedigt, ja, und ohne Geld, dass man eben eine Stadt der kurzen Wege und der Begegnungszonen hat, wo man dann eben kein Auto braucht und von daher die Wirtschaft schrumpft, weil die Leute gar keine Notwendigkeit mehr haben, Mobilitätsausgaben zu tätigen. Das ist aber jetzt ein angstauslösendes Wort. Die Wirtschaft schrumpft. Da kriegen alle eine Gänsehaut. Arbeitslosigkeit, Einkommensverluste. Wie sieht man das? Das ist ja sehr verständlich. Nicht nur, weil Wirtschaftswachstum den gesellschaftlichen Wohlstand hier in Österreich produziert hat, ja, auch weil Wirtschaftswachstum in einem Wohlfahrtskapitalismus auch einen ausgebauten Sozialstaat finanziert. Das heißt, es gibt ganz reale Probleme, zu einer Wirtschaft sich zu verändern, in der das Wachstum nicht mehr treibend ist. Ja, das bedeutet eben nicht nur, dass ein paar unnötige Produkte weniger produziert werden, sondern das erfordert auch Umstellungen im Sozialsystem. Und dass Leute da verunsichert sind, ist mehr als verständlich. Wenn man aber sich die Zahlen anschaut, so gibt es eben ein paar entlastende Punkte. Das eine ist, dass die klimatisch verträglichere, sprich die für eine nachhaltige Entwicklung verträglichere Form der Bereitstellung von Sozialleistungen ist, den Überkonsum einzuschränken. Also Ungleichheit ist ein ganz wesentlicher Treiber, der den sozialen Zusammenhalt untergräbt, aber eben auch die planetaren Grenzen überschreitet. Ja. Wie kann man das machen? Das kann man machen, indem man das, was ganz schnell und wirksam funktioniert hat, indem man die russischen Oligarchen identifiziert hat, die dann alle sanktioniert hat, weil sie mit dem russischen Regime sympathisieren, dass man dieses Prinzip, dass es eben Leute gibt, die exzessiv konsumieren, ja, dass man hier Grenzen einzieht, ja, die gesellschaftlich festzulegen sind, wo diese Grenze ist, ob es bei den illegalen Bankkonten ist, ob es bei den Yachten ist. Ja, und dann kann man sich überlegen, ob du das über Steuern regelst oder ob du es über Verbote regelst, dass man das Privatfliegen nicht mehr erlaubt ist. Alles das gelte es zu verhandeln. Aber es ist ein wesentlicher Ansatzpunkt des Schrumpfens. Ja, und das ist dann ein Schrumpfen an einem Eck, das die Normalbevölkerung nicht berührt. Und aber das setzt jetzt beim Konsum an, ja, nicht bei der Produktionsweise. Naja, wenn man bei der Produktionsweise ansetzt, dann ist es sehr ähnlich gelagert, dass es auch da darum geht, zu verlagern, zum einen von Dividenden und Renditen zu Löhnen. Das ist auch da dann wieder die Umverteilungsmaßnahme, dass es zu einer Verlagerung von Einkommen hin zu Freizeit geht und zu Zeitwohlstand. Das heißt, dass du mehr Zeit hast, um eben bestimmte Dinge dann selber zu machen oder anders deinen Lebensstandard zu halten. Und dass es durch eine Verschiebung von Produktionen, die auf den Konsum ausgerichtet sind, ja, der dann von Privaten individuell konsumiert wird, hin zu Investitionen in Infrastrukturen, die dauerhaft Bedürfnisse befriedigen, ohne dass die Leute dafür Dinge kaufen müssen. Was wäre da ein Beispiel dafür? Begegnungszonen. Öffentliche Naherholungsräume, die das Konzept von Urlaub verändern, die das Konzept von Wochenende, Flucht aus der Stadt verändern. Ja, das ist sicherlich das erste klassische und naheliegendste Beispiel. Das kann man natürlich dann rasch auf Kultur ausweiten und auf andere Bereiche. Und es ist deswegen natürlich ein bedeutsamer Bereich, weil die zwei wesentlichsten klimarelevanten Konsumarten sind Mobilität und Wohnen. Ja, indem man die Möglichkeit schafft, dass Leute einen kleineren privaten Wohnraum haben, weil das Wohnumfeld so hochwertig ist, ist es ein Riesenbeitrag zum Klimaschutz. Es impliziert ein Schrumpfen, ja, weil die Bauwirtschaft keine neuen Häuser mehr baut, ja, sondern Häuser renoviert. Es impliziert ein Schrumpfen, weil viel weniger Autos produziert werden, weil die hauptsächlich für Carsharing sind und die notwendigen Autobusse weniger sind als die privaten PKWs. Aber auf der Seite der Lebensqualität heißt das, dass du mit deutlich weniger Einkommen auskommst. Ja, also mit weniger Dingen eigentlich. Mit weniger, ne? Dingen, aber auch, dass du mit weniger Einkommen auskommst, weil deine Lebenshaltungskosten ja in einer qualitativ hochwertigen Nachbarschaft geringer sind. Du musst weniger ausgeben, um mit dem Auto irgendwo hinzukommen. Du musst weniger ausgeben für deine Wohnung. Und damit hast du schon einen substanziellen Teil der Kosten eines Haushalts. Also das braucht ja dann auch soziale Absicherung. Wenn wir jetzt sagen, naja, die Leute brauchen kein Auto mehr, weil die Stadt entsprechend gebaut ist. Und dann, wir haben 75.000 Menschen in der Autoindustrie in Österreich, obwohl wir gar keine eigenen Automarken haben. Ja. Wie gehen wir jetzt damit um? Einfacher ist es vermutlich in der Bauwirtschaft, wo du eine Transformation vom Neubau zum Renovieren hast in allen Varianten. Ja, Aufrüstung Richtung Niedrigenergiehaus, Isolieren, Photovoltaik und all das. In der Automobilindustrie, im Mobilitätsbereich ist es sicherlich ein Bereich, der einfach schrumpfen wird. Aber es ist natürlich ganz klar, dass es andere Bereiche gibt, wo dringend Arbeitskräfte gesucht werden. Auch das ist ja in der öffentlichen Debatte ständig präsent. Ja, und es ist ja nicht nur der Pflegebereich, ja, aber der Pflegebereich ist da... Ja, man kann aber nicht so einfach einen Automobilarbeiter zu einem Pfleger umschulen. Das kann über eine langdauernde Entwicklung natürlich passieren, aber nicht momentan. Ne? Genau, deswegen wird es aber auch in einem höheren Ausmaß notwendig sein, diese verschiedenen Wirtschaftsbereiche auch unterschiedlich zu behandeln. Ja, und es wird notwendig sein, die Transformation des Mobilitätssystems zu begleiten. Und es wird notwendig sein, dass der Staat da eine wichtige Rolle hat. Und es ist tatsächlich, ja, gibt es auch viele Beispiele, naiv zu glauben, dass die Automobilbeschäftigten dann Pfleger werden. Aber umgekehrt gesprochen gibt es Straßenbahnen und Eisenbahnen, die gebaut werden müssen, und gibt es andere technische Berufe, wo es dann schon realistischer ist, ja, dass Kfz-Mechaniker hingehen. Und das wird man unterstützen müssen. Und da wird es nicht umhin kommen, wenn man den Sozialzusammenhalt auf dem Weg zu einer postkapitalistischen Gesellschaft erhalten will, dass es hier staatliche Unterstützungen gibt. Wer soll aber jetzt entscheiden, was genug ist? Wenn wir von Suffizienz sprechen, was ist genügend? Wie kann man das feststellen und wie kann man das durchsetzen? Ja, der Punkt ist, das ist ja eigentlich geregelt. Ja? Wir leben in einer liberalen Demokratie, wo das ja ständig passiert. Eines der katastrophalsten Ereignisse für das Klima ist die Straßenverkehrsordnung, glaube ich, aus dem Jahr 1960 in Österreich, die ein unglaubliches Verbotsregime eingeführt hat, ja, dass es auf der Straße für alle anderen Verkehrsteilnehmer, die sich nicht im Auto fortbewegen, nicht erlaubt ist, sich, oder nur sehr eingeschränkt erlaubt ist, sich fortzubewegen. Das basiert auf Gesetzen und das wird von Gesetzgebern vorgegeben. Und wir haben Schulpflichten und alle möglichen Regeln und Ordnungen. Man darf ihr Eigentum nicht stehlen und so weiter. Das regelt in einer liberalen Demokratie der Gesetzgeber, die Regierung, wie auch immer dann die Kompetenzen genau geregelt sind. Damit wird ja auch ein Genug, ja, und eine Grenze ständig festgelegt. Und wenn wir jetzt wollen, dass es eben mehr Begegnungszonen gibt, dann heißt das natürlich implizit, dass das bestimmte Grenzen für das Autofahren und ein bestimmtes Genug bedeuten wird. Und wenn wir Flächen renaturieren müssen, dann wird das eben vermutlich auch einen Rückbau von Straßen und von Flughäfen beinhalten. Und dann wird das eine Regierung entscheiden, so wie sie jetzt eine dritte Piste forciert hat. Also da ist es ganz klar, das würde ich auch als den einzig möglichen Weg sehen, dass das nur über demokratischen Weg gehen kann und daher auch notwendig ist, dass die Bevölkerung das will und mitträgt, was natürlich eine riesen Herausforderung ist. Dafür braucht es aber noch viel Information und viel Motivation. Genau, ja, und davon sind wir natürlich weit entfernt, aber es ist damit aber auch benannt, was der Weg ist, zu dem es auch keine Alternative gibt. Ich halte es ja vollkommen für ein Schreckgespenst der Klimaleugner und Klimaverzögerer, ja, von Ökodiktaturen zu sprechen. Ja, ich sehe die viel größere Gefahr darin, dass es autoritär-diktatorische Strategien gibt, um die Wachstumslogik noch ein paar Jahre ungehindert voranzutreiben und Klimamaßnahmen zu verhindern. Ich glaube, dass die große Herausforderung ist, können wir wirksame Klimamaßnahmen in einem demokratischen Gemeinwesen umsetzen. Und ob das gelingt, ist mit Fragezeichen versehen, aber meiner Meinung nach gibt es dazu keine Alternative. Dankeschön. Bitte. Das war jetzt, glaube ich, ein guter Schluss.